1. Jahwe befahl Mose, zum Pharao zu gehen, denn hat dessen Hosen das seine Diener verhartet, im sein Wunderzeichen an ihnen zu vollbringen. 2. Dies Gesche, damit Mose seinen Kindern und Enkeln von den Taten und Wunden erzählen konnte, die Jahwe in den Ägypten vollbracht hat, so dass sie erkennen würden, dass Jahwe ist. 3. Daraufhin gingen Mose und Aaron zum Pharao und überbrachten ihm Jahwes Botschaft, des Gottes der Hebräer. Why lange wirst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk sehen, damit es mein wehren kann. 4. Wenn du dich weiterhin weigerst, mein Volk sehen zu lassen, wird ich morgen Heuschrecken über dein Land bringen. 5. Sie werden das gesamte Land bedecken, so dass der Boden nicht mehr sichtbar sein wird, sie fressen den Rest der Pflanzen, der vom Hagel verschont blieb, und el Baum auf den Felden ab. 6. Sie werden in den Hauser, die Hauser deiner Diener und aller Ägypter eindringen, why es den Vorfahren sieht Menschengedenken noch nie erlebt haben. Danakwante sich Mose vom Pharao ab und jing. 7. Daraufhin sagten die Diener des Pharao zu ihm, why lange soll dieser Mann uns noch zum Verhängnis werden? Lass die Lut doch sehen, damit sie Jahwe, ihren Gott, wehren können. Erkennst du denn nicht, dass Ägypten bereits dem Untergang geweiht ist? 8. Man rief Mose und Aaron zum Pharao zurück, und sagt zu ihnen, getten wehret Jahwe, ihren Gott. Wer genau soll denn gehen? 9. Mose antwortet, wer denn mit unseren Kindern und Alten, unseren Sonen und Tochtern, unseren Schafen und Rinden gehen, denn wir müssen Jahwe ein Fest feiern. 10. Then gegnet ihnen, Jahwe sei mit euch, wenn ich euch tatsächlich mit euren kleinen Kindern sehen lasse. Es ist offensichtlich, dass Böses im Schilde führt. 11. Das kommt nicht in Frage. Ne die Männer dürfen gehen und Jahwe wehren, denn das war jeue ihr sprungliches Anliegen. Daraufhin wurden sie vom Pharao weggeschickt. 12. Jahwe befahl Mose, streck dein Hand über Ägypten aus, damit Heuschrecken über das Land kommen und Pflanzen auf dem Feld fressen, die der Hagel verschont hat. 13. Mose streckte seinen Stab über Ägypten aus, und Jahwe ließ einen starken Ostwind den ganzen Tag und die ganze Nacht über das Land wehen. Am Morgen brach der Ostwind die Heuschrecken. 14. Die Heuschrecken zogen über ganz Ägypten und ließen sich in unermesslicher Menge überall im Land nieder. Niemals zuvor hat es ein solche Heuschreckenplage gegeben, und es wird auch nie wieder ein solche geben. 15. Sie bedeckten das gesamte Land, so dass der Boden nicht mehr zu sehen war. Sie fraßen al Feldfrucht und Baumfrucht, die der Hagel verschont hat, so dass in ganz Ägypten nichts Grüns und Bäumen oder Feldpflanzen übrig blieb. 16. Daraufhin ließ der Pharao Mose und Aaron eiligst rufen und erklärt, ich habe mich gegen Jahwe, ihren Gott, und gegen euch vergangen. 17. Vergebt mir jedoch diesen Feldtritt noch ein einziges Mal und bittet Jahwe, ihren Gott, instandig, dass die schreckliche Plage von mir abwendet. 18. Mose verließ den Pharao und fleht zu Jahwe. 19. Jahwe ließ einen sehr starken Westwind wehen, der den Heuschreckenschwarm erfasst und eines Schilfmeer trieb, so dass kein einzig Heuschreck in ganz Ägypten übrig blieb. 20. Doch Jahwe verhartet das Herz des Pharao, so dass die Israeliten nicht sehen ließ. 21. Danach befahl Jahwe Mose, streck den Hand zum Himmel aus, damit ein Finsternis über Ägypten kommt, die so dicht ist, dass man sie greifen kann. 22. Mose streckte sein Hand zum Himmel aus, und ein dichte Finsternis bedeckt ganz Ägypten für drei Tage. 23. Niemand konnte den anderen sehen oder seinen Platz verlassen, und dies dauert drei Tage lang, die Israeliten hingen hatten licht in ihren Wohnungen. 24. Der Pharao rief Mose und sagt, getten dient Jahwe. Ihr Schaf und Rinder müssen jedoch hier bleiben, ihr kleinen Kinder dürfen mit euch gehen. 25. Mose erwidert, du musst uns selbst opfertier für Brand. Und Schlachtopfer für mitgeben, damit wir sie Jahwe, unserem Gott, darbringen können. 26. Auch unser wie muss mit uns gehen, kein einziges Tier darf zurückbleiben, die wir davon auswählen müssen, im Jahwe, unserem Gott, zu dienen. Wir wissen erst vor Ort, welche Opfer wir darbringen sollen. 27. Doch Jahwe verhartet das Haus des Pharao, sodass sich weigert, sein zu lassen. 28. Der Pharao sagt zu ihm, verschwind. Hüt dich davor, mir noch einmal zu begegnen, denn sobald du mir wieder unter die Augen trittst, wirst du sterben. 29. Mose erwidert, du hast es gesagt, ich werde dir tatsächlich nicht mehr begegnen.